raus und schrei, wach doch auf, ey, wach doch auf, yeah! Trete die Türe ein, reiß den Wind und springe hart in See hinein und schrei es raus, yeah, yeah! Au, au, au, au, die Luft brennt heiß, auf die Bude brennt lichterloh, schmeiß mich in die Kiste, ich bin's gewohnt. Au, au, au, au, der Rauch wird weiß, viel zu lang, die ganze Nacht. Sound, mach es laut, dreh es raus. Oh yeah, wir brauchen's viel zu laut. Kick die Nachbarn raus, Klappe zu, Deckel drauf. Oh yeah, wir brauchen's viel zu laut. Da kommt die Polizei, viel zu laut, viel zu laut. Ich gehe raus und schrei, wach doch auf, ey, wach doch auf, yeah. Trete das Blaulicht ein, reiß es weg und springe hart in See hinein und schrei es raus, yeah. Yeah! Au, au, au, au, die Luft brennt heiß. Ich feier mit der Polizei. Ach komm, gib her, ich puste rein. Au, au, au, au, der Rauch wird weiß. Viel zu laut. Die ganze Nacht. Das ist geiler Sound. Mach es laut, dreh es raus. Oh yeah! Wir brauchen's viel zu laut. Kick die Nachbarn raus. Klappe zu, Deckel drauf. Oh yeah! Wir brauchen's viel zu laut. Viel zu laut. Das ist einfach viel zu laut. Das ist geiler Sound. Mach es laut, dreh es raus. Oh yeah. Wir brauchen's viel zu laut. Kick die Nachbarn raus. Klappe zu, Deckel drauf. Oh yeah, wir brauchen's viel zu laut.